नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य Dann, wir sind bei dem Text Anupada Sutta. Insofern, wie ich mich erinnere, wir sind immer bei Anfang, von diesem Text. Weil eigentlich dieser Anfang ist am wichtigsten, weil die Sachen werden immer wieder wiederholt. Was da in diesem Text zählt eigentlich, ist Anfang und Ende. Die muss man sehr klar verstehen. Jetzt, wir haben erklärt, der Unterschied zwischen Anupada Vipassana und Kalapa Vipassana. Wenn wir Anupada Vipassana üben möchten, und wenn wir verstehen möchten, was da in Visuddhimagga über die Geistesprozesse erklärt wird und auch in Abhidhamma, dann eigentlich, wir haben keinen Auswahl. Wir müssen unbedingt Anupada Vipassana lernen. Sonst kommen wir nicht dran. Das heißt nicht, dass man unbedingt Anupada Vipassana machen muss, damit man ein Arahat wird. Aber wenn man die Theravada-Tradition verstehen möchte, dann ist es notwendig, Anupada Vipassana zu üben, weil sonst kommt man nicht in direkte Sehen von den Geistesprozessen. Und die interessanteste Sache von der Theravada-Tradition ist eben diese detaillierte Behandlung von den Geistesprozessen. Dann, wie sieht man die Geistesprozesse? Wir haben in diesem Seminar sehr wenig Zeit, das ausführlich zu erklären. Man muss es lange studieren und dann die Sachen allmählich ein nach dem anderen erleben. Aber wir können es zusammenfassen, indem wir auch möchten etwas klein bisschen verstehen, dass es gibt auch andere Wege, von wie man dieselben Geistesprozesse sieht und erfährt. Und auch genau mit Anupada Vipassana. So, bevor wir zu dem Text kommen, lassen wir uns erklären kurz, so wie man eigentlich die Geistesprozesse sieht, wie man sie erfährt und wie sie dann Grundlagen werden für Anupada Vipassana. Der Schlüssel dazu ist dann diese Erfahrung von Jhana, was man immer damit macht. Und die Erfahrung von Jhana, normalerweise wird interpretiert als Verweilen in Glückseligkeit nun und jetzt. Ditte Dhamme Sukha Vihara. Das ist dann sozusagen der Aspekt von den Dhyanas, dass alle üben. Aber dieser Vipassana-Aspekt von den Dhyanas ist nicht unbedingt das, was alle üben. Und der ist besonders wichtig für Verständnis von den Sonderheiten von Theravada-Tradition. Die hängen damit zusammen, wie man eigentlich den Geist untersucht. Und man kann eben den Geist, weil es so mysteriöse Sache ist, man kann es untersuchen auf vielen verschiedenen Weisen. Das ist eben so faszinierend, weil der Geist am besten kann man untersuchen, wenn man ein System hat. Aber im letzten Ende dieses System muss man sowieso über Bord werfen, weil der Geist in der Tat ist nicht so bestimmt und so sich nach den Regeln handelt, wie sie beschrieben wurden. Diese Regeln sind Hilfe für Verständnis. In der Theravada-Tradition, in den Kommentaren, wie Sie vielleicht gelernt haben, gibt es diese Tat von bedingten Entstehung wird erklärt durch fünf Sorten von Niyama, von den Regeln. Dazu gehören auch Chitta Niyama. Das heißt, am besten studiert man den Geist, wenn man die Regeln von dem Geist versteht. Wie er entsteht, wie er vergeht und wie er durch das Objekt geht. Diese gehen durch das Objekt, die haben schon erklärt, heißt Chittaviti, Straße von dem Geist. So, wenn wir durch irgendwelche Straße in München gehen, wir müssen durch ein nach dem anderen über durch die Häuser, die in diese Straße sind, vorbeigehen. Genauso wird erklärt in Theravada alle geistige Prozesse, wie welche Häuser da auf dem Wege sind, die man begegnet und welche, wie viele Geistesfaktoren sich in den Häusern befinden und wie sie zusammen verbunden sind, dass sie eine Einheit werden. Das ist eigentlich eine sehr wunderbare Sache, was für Psychologie ist von unglaublichem Wert. Aber immerhin, dieses Modell ist, man muss immer verstehen, diese Modelle sind ein Werkzeug. Und wir brauchen unbedingt Werkzeuge, um etwas so Mysteriöses wie der Geist zu untersuchen. So, Schlüssel zu der Untersuchung von dem Geist ist dann die Erfahrung von Jhana. Und wir wollen, gestern haben wir angefangen, darüber zu sprechen, warum. Was ist Unterschied zwischen normalem Zustand, das wir jetzt erleben, und Zustand von Jhana? In jetzigen Zustand, wenn wir reden oder wenn wir über etwas denken, wenn wir aufmerksam sind an die Sachen, was die uns begegnen, dann wir immer wechseln das Objekt, nicht wahr? Das Objekt wird immer gewechselt, auch wenn Sie jetzt meine Sprache hören, damit Sie es zusammen machen zur Kontinuität. Sie müssen immer den Geist wechseln, Objekte von dem Geist wechseln, indem die Worte, die ich benutze, haben alle andere Bedeutung, nicht wahr? Jetzt im Zustand von Jhana, wir haben erklärt, dann sehen die Sachen anders. Der Geist ist fixiert an das Objekt und er wechselt nicht die Objekte. Und wenn er wechselt im Zustand von uns kleinen Yogis, wo immer noch auch in Jhana gewisse Gedanken entstehen können, Gefühle und so weiter, wenn wir zu Buddha werden, und das wir eine Weile dauern, dann eben der Buddha sieht, der geht in Jhana und die Bäume fallen bei seinen Füßen, aber er hört überhaupt nichts. So haben die Leute früher meditiert. Heutzutage ist schwierig, aber das bedeutet nicht, dass es keine wirklich sehr große Samatha-Yogis gibt. Samatha-Yogi sein ist nicht unbedingt bedeutet, dass man Erleuchtung erlangen hat. Die Lehre von Buddha waren die besten Samatha-Übenden, die es gab. So ruhig, dass alle Tiere haben sich bei ihnen in Sicherheit gefühlt. Aber sie waren nicht erleuchtet. Weil sie haben diesen Zustand von völliger Ruhe mit irgendwelchem Objekt als Zustand von Erleuchtung oder von Erwachung. Aber eben da auch, wenn man in Samadhi ist, dann hat der Geist wird rein. Wenn man aus Samadhi rausgeht, dann kommen doch immer noch wieder diese Begierde und Zuneigungen und Abneigungen. Diese Gewohnheiten sind sehr, sehr tief in uns verwurzelt. Dann, der Buddha hat experimentiert, hat die Jhanas gemeistert, aber er sah, obwohl ich jetzt alle diese Jhanas benutze und bin Meister davon und kann sogar besser als mein Lehrer, diese Zuneigungen und Abneigungen und die alten Gewohnheiten sind noch da. Na, etwas ist nicht in Ordnung. Das kann nicht doch die volle Erleuchtung, volle Erwachzustand werden. So hat er versucht dann mit Askesis, wie wir wissen, 6 Jahre lang hat er unmögliche, für uns unverständbare Zitaten von Askesis getan und da hat er auch, war er nicht damit zufrieden. Dann, was er fand, so die Nikaya-Tradition. Er fand Vipassana in den Jhanas. Er hat angewendet die Jhanas, um Vipassana zu üben. Und das ist eben, wir haben darüber gesprochen, das ist in der Tradition dann genannt, diese Amata-Dwara, die Nektar der Todlosigkeit. Dann, wenn man in den Jhanas Vipassana übt, dann eben hat man Zugang zu unglaubliche Klarheit, die dann erlauben, die Erfahrungen von sich selbst und von den Objekten, die man konfrontiert, sehr klar einzusehen. Das heißt Einsicht. Also alles fängt mit Jhana. So wird auch in diese in Nikayas, Zum Beispiel Majjhima Nikaya gibt es Upaklesa Sutta und so weiter, wo der Buddha erklärt, der, er hat die Erleuchtung erlangt, wenn er die Jhanas völlig gereinigt hat und vier übernatürliche Kräfte benutzt. Und er hat sich Zeit genommen, nicht so wie wir, eine Stunde, zwei Stunden. Er sah tagelang. Und was fand er so Theravada Abhidharma nach? Wenn er über Einatmen und Ausatmen meditierte, er fand, dass diese Zeichen von dem Atmen gereinigte Zeichen von dem Atmen selbe Zeichen, er sieht in Grundlage von seinem Bewusstsein und er sieht auch hier an den beiden Stellen. Sehr wunderbar. Woher kommt es? Es kommt eben von dem Geist, von der Grundlage des Geistes. Dieses Zeichen, das man sieht hier, es kommt aus dem Geist. Wir haben Yogacara erwähnt, das ist dann sozusagen die Grundlage für ganze dieses Kenntnis, für ganze System von Vipassana und Samatha und Vipassana basiert auf Erkenntnis von dem Geiste als einzige Objekt. Das ist sehr gute Mittel für Vipassana. In der Tat vielleicht beste Mittel, das der Buddhismus hat. So, warum dann, wenn man das verstanden hat, dass diese Sache, dass man hier sieht, und dass man dann, wenn es stabilisiert wird, dasselbe kann man sehen auch in Grundlage von Bewusstsein. Das heißt Bhavanga. Bhavanga, wir haben schon erklärt, heißt was? Grund, also Ursache der Existenz. Bhava heißt Existenz, Anga ist Ursache oder Faktor, Hauptfaktor. Aber hier kann man am besten Ursache, es ist Ursache von Existenz. Warum? Wann erfährt man Bhavanga? Wenn kein Objekt zu unterscheiden ist, wo ist der Geist? In Bhavanga. Wenn man stirbt, letzter Geist ist Bhavanga. Wenn man wiedergeboren wird, erster Geist ist auch Bhavanga. Also Bhavanga ist auch verantwortlich für Kontinuität von unserem Geist jetzt. Ohne Bhavanga, wie erklärt man Kontinuität? Und es ist auch erklärt genau Kontinuität, solange die Bedingungen und Ursachen da sind, von Tod und Wiedergeburt. Das ist alles der Prozess von Bhavanga. Dann dieses Verständnis von Bhavanga ist sehr, sehr wichtig. Aber komischerweise, es kommt nur in Abhidharma, es kommt nicht in den Nikayas. Nur Abhidharma, er spricht über Bhavanga. Dann im nördlichen Buddhismus Bhavanga wird zu Alaya Vijnana. Was ist der Unterschied zwischen Bhavanga und Alaya Vijnana? Die Asanga und so behaupten keinen Unterschied. Aber natürlich in Interpretation gibt es doch Unterschied. Weil Bhavanga hat einen Objekt, das erklärt wird, obwohl es auch nicht besonders ausreichende Interpretation ist. Bhavanga hat einen Objekt. Das ist Objekt von dem letzten aktiven Prozess, letzte Chittaviti, Straße des Bewusstseins. Im vorigen Leben wird dann neue Bhavanga im jetzigen Leben. Das alles kann man durch Vipassana. Man braucht nicht unbedingt übernatürliche Kräfte. Man kann es durch Vipassana erleben. Es gibt Methode durch Anupada Vipassana. Wenn man jetzt versteht genau, wie der Geist arbeitet, wie er geht durch das Objekt, wenn man sieht, wenn man hört, wenn man denkt, dann kann man dasselbe auch erfahren, wenn mit vergangenen Objekten, warum nicht? Modell ist da, dann man kann sie untersuchen, wenn wir uns erinnern an etwas, wir gehen durch dieselbe Straße, die, durch die wir gegangen sind. Spazieren. Sehr interessanter Spaziergang. So kann man gehen dann bis zu dem Zustand von Geburt und Tod im vorigen Leben. Durch Vipassana. Durch Anupada Vipassana. Indem man analysiert genau die Straße des Bewusstseins, die existiert im jetzigen Moment. Und wie kann man das machen? Wie fängt es an? Fängt es an mit Jhana? Warum in Jhana? Jetzt in Anupada Sutta wird auch erklärt, als Jhanas, als Mittel zu Anupada Vipassana. Warum? Na, in Jhana, der Geist ist fixiert an dasselbe Objekt. Er ändert nicht das Objekt. Immer dasselbe Objekt. Wenn Sie mit Atmen arbeiten, dann Anapananimitta ist da. Das Objekt kann sich nicht ändern. Der Geist ist fixiert in dem Objekt. Apana. Dann wenn der Geist fixiert ist in dem Objekt und dieses Objekt dann entsteht und vergeht in jedem Augenblick und der Geist, das zu diesem Objekt geht, entsteht und vergeht auch in jedem Augenblick. Er braucht nicht durch diese Straße, normale Straße von Geistesprozess gehen, weil er fixiert ist. Dann immer selbe Geist und immer selbe Objekt. Eine wunderbare Sache. Was dann bleibt übrig? In diesem Bewusstsein dann die Faktoren des Geistes, genauso wie es da Sariputta macht, zu untersuchen. Der Buddha hat es selbst gemacht, ohne Lehre. Aber der Sariputta, wahrscheinlich der Buddha, hat ihm erklärt, wie man das macht. Sonst, wenn man nicht weiß, was zu sehen ist, ist es sehr schwer, selbst zu sehen. Aber die fünf Faktoren von Versenkung, wenn man in erste Versenkung hineingeht, sind sehr, sehr klar. Man kann sie nicht sehen. Ist unmöglich. Weil sie sind sehr, sehr intensiv erlebt in Jhana. Also, was macht der gute Sariputta? Er wendet seinen Geist in Bhavanga, er sieht dieses Objekt von seinem Jhana in Bhavanga. Der Geist ist da fixiert und er entsteht und vergeht in jedem Moment. Dann er sieht unmittelbar vergangene Geist, wenn der Geist nicht fixiert ist. Wie kann man sehen, unmittelbar vergangene Geist? Ist nicht möglich. Versuchen Sie jetzt, den Geist anzuhalten und sehen, was da in unmittelbar vergangene Geist noch da mentale Faktoren sind und wie sie verbunden sind. Ist das möglich? Nicht möglich. Man braucht in diesen Zustand von Jhana hineinzugehen, wo der Geist fixiert ist und dann er sieht diesen vergangenen Geist, das zu dem Objekt von Jhana geht. Und dieser Geist, vergangene Geist, ist der Geist in Jhana. Denn er bleibt immer dasselbe. Und Objekt bleibt auch immer dasselbe. Und der Objekt und Geist entstehen und vergehen, immer selbe Geist, immer selbe Objekt. Idealer Zustand für Untersuchen des Geistes. Dann, nach Abhidhamma, Erklärungen, wenn Sie später Abhidharma studieren, dann man fängt mit, normalerweise wird erklärt durch fünf Aggregate. Diese Berührung ist da, wenn Berührung ist da, die muss Objekt da sein, muss Empfang von Objekt da sein, muss Wahrnehmung da sein, muss Wille da sein und muss Bewusstsein da sein und dann baut man darauf. Aber in praktische Methode, man fängt an mit dem, was immer in Meditation, man fängt an mit dem, was am deutlichsten ist, nicht wahr? In Meditation ist es so. Und am deutlichsten in dem Geist, das man untersucht in Jhana, sind die Geistesfaktoren. Die sind so klar, wie sie nur klar sein können. Weil sie sind die Ursache für Jhana. Deswegen heißen sie Jhana Angas. So wie Bhavanga ist Ursache für Existenz, Bhava. So, die heißen Jhana Anga, Ursache für Jhana. Indem Jhana hat Ursache, das heißt, es ist auch zusammengesetzt. Was zusammengesetzt muss vergehen. Das ist Gesetz. Aber wenn man in Jhana ist, man hat den Eindruck, dass es nicht vergeht und nicht zusammengesetzt ist, weil Subjekt und Objekt schmelzen zusammen. Deswegen in der Zeit von Buddha, die Yogis haben gedacht, dass dieser Zustand von Jhana ist Zustand von Verwirklichung. Aber solange Objekt und Geist zusammengesetzt ist, wie kann es Zustand von Verwirklichung sein? Es muss ein Tag oder zwei Tage, wenn man großer Meister ist, es muss wieder weggehen, diese Fixierung. Und wenn es weggeht und im normalen Geist, die alten Gewohnheiten kommen wieder, obwohl man wird viel sensitiver und man wird viel intensiver die Unreinheiten des Geistes erleben können. Aber die kommen. Dann Shamatha in den Himalayas leben oder so, sie können unglaubliche Yogis sehen, die solche Ruhe haben, dass es kaum zu glauben ist und sie brauchen kaum zu essen, praktisch essen nichts. Und sie können ohne Kleider in Schnee, sie haben sehr gute Möglichkeit, diese Hitze zu erzeugen und alles. Aber trotzdem, sie können immer noch, obwohl sie zu solcher Ruhe kommen, sie können wieder und wieder die alten Gewohnheiten kommen. Und sie können sich mächtig ärgern. Na, dann, was ist die Methode? Die Methode ist eben Vipassana in Jhana. Und man fängt an dann mit den Ursachen für Jhana. Was sind die Ursachen für erste Jhana? Die kommen auch in den Text, die kommen erst. Ich glaube. Jetzt lesen wir diese Da ihr Bhikkhu von Nummer 3. Da ihr Bhikkhu trat Sariputta ganz abgeschieden von den Sinnen Vergnügungen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein. Was heißt abgeschieden von Sinnenvergnügungen und abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen? Was heißt das? Von Hindernissen. Fünf Hindernisse, richtig. Ja. Also, erste Hindernis ist Sinnenvergnügen und die vier nächste sind dann abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen. Dann, das ist die Bedingung für Vertiefung, die Reinigung des Geistes. Man kann diese fünf Hindernisse, so wie man in der nördlichen Tradition macht, zusammenfassen als Tendenz des Geistes zu senken und Tendenz des Geistes zu Aufgeregtheit. Weil diese Sinnenvergnügen abstoßen, Resistenz und Unruhe und wie sagt man, Kukucha, Reue, Unruhe und Reue, das ist auch Zustand von Aufgeregtheit. Und Zweifel ist auch Zustand von Aufgeregtheit, indem man nicht Objekt durchdrängen kann, man zweifelt. Warum kann man nicht durchdrängen? Indem man es nicht Vertrauen hat in das, was er macht. Natürlich, es gibt positive Zweifel und negative Zweifel. Hier ist negative Zweifel gemeint. Dass er nicht Glaube hat an Buddha, Dhamma, Sangha, an bedingte Entstehung, an Vergangenheit, Zukunft im Sinne von bedingten Entstehung, an die Regeln, die er folgen soll, damit er das erreicht, was er braucht. Das ist dann negative Zweifel. Das sind alle Zustände von Aufgeregtheit. Und dann bleibt Senken von dem Geistes, das ist dann Tinamida, was wird übersetzt als Mattheit, Müdigkeit vielleicht. Auch noch nicht beste Übersetzung, aber lassen wir das so. So, er überwindet dann die fünf Hindernisse und er geht in die erste Vertiefung ein, die von anfänglichen und anhaltenden Hinwendung des Geistes begleitet ist. Das ist dann Vitaka Vichara. So wird es übersetzt hier. Und verweilte darin mit Verzickung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Jetzt die Jhanas, die haben verschiedene Kategorien. Es gibt Jhana mit Piti und Sukha, es gibt Jhana ohne Piti mit Sukha und es gibt Jhana ohne Piti und ohne Sukha. Jetzt kommt Frage, was ist der Zweck von Jhana? Ist Sukha zu erleben? Wir üben Jhana, um Sukha zu erleben und zu verstehen. Und wir üben Vipassana, um Dukkha zu erleben und zu verstehen. Obwohl Vipassana ist auch Sukha, indem es in Konzentration geübt ist. Aber diese Konzentration wendet man zur Betrachtung von Vergänglichkeit. In Jhana betrachtet man nicht bewusst Vergänglichkeit. Sie kommt, indem Ideen erscheinen oder Empfindungen erscheinen. Aber wenn wir glauben, die Texte, es ist nicht der Fall bei Buddha oder bei den großen Yogis, dann sie sehen keine Vergänglichkeit, überhaupt keine Vergänglichkeit in Jhana. Aber doch, die existiert, indem es verbunden ist mit einem Geist, das zusammengesetzt ist. Und was zusammengesetzt ist, muss entstehen und vergehen. Und die Zustände der ersten Vertiefung, hier sind 16, 16 Dharmas, die erscheinen in ersten Vertiefung. In der Tat, in ersten Vertiefung sind 34 Faktoren. Die sind hier nicht aufgezählt, aber nach Abhidharma ist mehr als doppelt. Aber das sind die wichtigsten. Also, und die Zustände der ersten Vertiefung, also 16 Dharmas, und wenn man in Vertiefung eingeht, worauf soll man achten? Was ist Vatu und was ist Aramana? Was ist Grundlage und was ist Objekt? Nach der buddhistischen Lehre, nach der Abhidhamma-Lehre, Vatu von Geist ist eben Hadayavatu. Haben Sie mal gehört von Hadayavatu? Herz. Grundlage. Nach der Suttas Erklärungen, die Grundlage für Geist ist Bhavanga. Und diese Bhavanga, wie sieht man Bhavanga? Wenn man etabliert ist in Jhana und man wendet Achtsamkeit von, wenn Sie mit Atmen arbeiten, von hier oder vom ganzen Körper in Geist selbst, dann sehen Sie dieselbe Sache, die sie betrachteten, im Bewusstsein, weil es kommt von dem Bewusstsein. Und wenn sie das sehen, das heißt, dass sie Jhana erreicht haben. Das heißt, der Geist ist fixiert. Wenn sie verlieren, wenn sie wenden Achtsamkeit von hier zur Grundlage des Geistes, wenn sie das verlieren, dann heißt es, sie sind noch nicht fixiert. Das heißt, sie haben noch nicht sozusagen Apana-Zustand erreicht. Sehr leicht zu untersuchen. Und was sieht man mittags? Was sieht man mittags? Genau die Sache, die man hier betrachtet hat, oder im ganzen Körper, sieht man in Geister, weil es Geist nur spiegelt die Objekte. Der Inhalt der Objekte sind die Objekte des Geistes, sind die Faktoren des Geistes. Aber Geist selbst nur spiegelt. Und das kann man sehen. Es gibt so eine Masse hier. In dieser Masse erscheinen dann diese Zeichen von dem Objekt, das man für Jhana benutzt hat. Sehr einfach. Für diejenigen, die Jhana haben, ist es sehr einfach. Wenn der Geist fixiert ist, er kann sich nicht bewegen. Wenn man nicht will, dass er sich bewegt, er bewegt sich nicht. Weil er ist fixiert. Und wenn er fixiert ist, dann was passiert? Man sieht, wie der Geist dann fließt zu diesem Objekt. Weil Geist ist, dieser Geistesprozess ist so wie Energiefluss. Normalerweise, wenn man keine Konzentration hat, sieht man das nicht. Aber wenn Konzentration gut ist und man kann es sehen, diese Fluss von Energie sogar hier. Man braucht nicht unbedingt zu Herz zu gehen. Aber es kommt von dem Herz. Also die Besonderheit von Theravada ist, dass diese Vatu, die Grundlage des Geistes, ist sozusagen materiell. Es wurde interpretiert als Nervsystem. Und Nervsystem trifft sich im Herz. Für Nervsystem eigentlich Herz ist genauso wichtig, so wie Gehirn. Und sowieso diese in Indien oder in China, auch in anderen Kulturen, diese Sitz des Geistes ist nicht im Gehirn, sondern im Herz. Das ist nur auch Spezialität von westlicher Kultur, dass wir identifizieren Sitz des Geistes im Gehirn. Aber Gehirn, sozusagen, was Buddhismus anbetrifft, spielt nur sekundäre Rolle. Hauptrolle ist Herz. In dem, wie wir schon gesagt haben, die Tätigkeiten des Geistes sind auf Empfindung und Unterscheidung von Empfindung basiert. Empfindung spielt entscheidende Rolle im Prozess von Unterscheidung, das der Geist macht. Je mehr man meditiert, desto mehr man davon bewusst wird. Aber es ist nicht das organische Herz gemeint. Nach den Kommentaren, es ist Blut in Herz, das formiert sich so wie Lotus, das, wie sagt man, Ulta-Lotus. Ulta-Lotus. Der umgedreht ist. Lotus, das umgedreht ist. Und das ist Meditation-Erfahrung sehr leicht zu machen, wenn Sie später sich mit Elementen Meditation beschäftigen und sie haben erfolgreich sich damit beschäftigt. Sie können das untersuchen. Das ist Yoga-Erfahrung. Aber von dem Punkt von Logik, die nördliche Tradition akzeptiert das nicht, weil es ist nicht möglich, dass der Geist hat materielle Grundlage. Dann in den Kommentar nach Suttanta-Methode, Bhavanga ist Grundlage des Geistes. Nach Abhidharma-Methode, diese Hadayavatu. Kompliziert. Wieso kompliziert? Das ist Methode, die lernt man. Das ist auch logisch. Ich hatte einen Schüler damals, als ich in Berlin war, der war sich besonders beschäftigt mit Transplantation, also Wissenschaftler, Transplantation von Herz. Sie haben entdeckt, wenn die Leute nach der Transplantation von Herz, sie ändern Charakter. Das ist Forschung sogar. Früher waren sie zum Beispiel sehr geduldig, dann plötzlich werden sie sehr, sehr ungeduldig nach der Herzoperation. Alles das passiert. Das heißt, dass man braucht das nicht wörtlich so verstehen, aber dieses Herz spielt sehr entscheidende Rolle im Prozess von Denken. Auf jeden Fall, wenn wir akzeptieren, so wie es nördlicher Buddhismus lehrt, und das ist sehr, sehr logisch, alle diese Sachen sind nur Mittel. Man braucht es nicht als Dogma zu betrachten. Sind Mittel für Verständnis. Und sie machen es sehr gut. Auch wenn man erklärt, Hadayavatu als Vatu oder Bhavanga als Vatu, alles diese Interpretationen sind begründet. Aber man dürfte es nicht als Dogma sehen. Auf jeden Fall, wenn man sieht, diese Mittel, das man für Jhana gebraucht hat in Bhavanga, bedeutet es, er hat Apana Fixation erlebt. Dann er kann den Geist untersuchen, der zu diesem Zeichen von dem Objekt, das er angewendet hat für Jhana, geht. Das kann er sehr ohne Probleme machen, das ist gar nicht so schwer. Und in diesem Geist dann erscheinen die Ursachen von Jhana, jetzt erste Jhana, am deutlichsten. Das ist auch logisch. Die sind ja Ursachen für diesen Zustand. Und erste ist dann diese, was er hier übersetzt, anfängliche Hinwendung. Wir haben von dieser Biene gesprochen. Biene fliegt zu Blumen und dann kreist um Blumen. Das ist anfängliche und anhaltende. Wenn man das auf eigenem Körper erfährt in Meditation, das ist so wie Schlagen gegen das Objekt und massieren das Objekt. Das hier, das Herz, Bhavanga. Ein ist grob, andere ist ziemlich fein. Und die sind sehr klar, man kann sie nicht sehen, ist unmöglich. Wenn der Geist fixiert ist, man kann sie nicht sehen. Und wenn man schon nähert, Zustand von Fixierung, man sieht auch, dass da gibt es eine Energie, vielleicht jemand von euch hat schon das erfahren, die Energie, die hier zieht. Man kann sehen. Oder wenn man ganze Körper betrachtet, da gibt es Energie, die zieht den ganzen Körper. Weil alles im Körper ist eigentlich mit Geist verbunden. Man in Wissenschaft heißt das Nervensystem, in Yoga heißt das Prana. Prana ist überall Bioenergie. Und die pulsiert natürlich. Und die ist zusammen mit dem Geist. Also anfängliche Hinwendung des Geistes und anhaltende Hinwendung des Geistes sieht er erst, weil sie am deutlichsten sind. Und wir haben schon gesagt, jemand, der sich sehr lange mit Vipassana beschäftigt hat, wenn man zum ersten Mal in Jhana hineingeht, man fühlt sich, wenn man nicht lange Vipassana geübt hat, dass man schon Himmel erreicht hat auf der Erde. Das ist so ein Glücksgefühl, das man früher noch nicht erlebt hat. Danach wird man satt davon, aber das erste Mal ist es sehr, sehr intensiv. Aber diejenigen, die Vipassana geübt haben, schon sehen diese Kraft, das zieht den Geist zu dem Objekt und das lässt ihn nicht Objekt verlassen als Störung. Erst muss man sie als Störung sehr klar sehen, dann kann man hergehen in tiefere Versenkung, wenn man nicht sieht die Hindernisse von Ruhe, man wird nicht in tiefe Ruhe gehen können. Das ist ja klar. Also diese anfängliche Hinwendung des Geistes und anhaltende Hinwendung des Geistes, das sind die Kräfte, die verantwortlich sich für Jhana sind, aber sie sind dann Hindernis für Ruhe. Deswegen in allen mehr ruhigen Zuständen des Geistes, sie gehen weg. Und dass sie störende Faktoren sind, kann man derjenige, der Vipassana geübt hat, richtig, er kann das gleich sehen. Dann nächste ist Verzickung, was Piti, übersetzt Piti. Oder Priti in Sanskrit. Was heißt Priti? In Abhidharma heißt Farana. Man wird durchgestrahlt sozusagen mit Freude. Durchgestrahlt mit Freude. Jetzt über diese Piti gibt es andere Erklärungen in nördlichen Buddhismus, andere Erklärungen in Theravada. Wir brauchen nicht uns so viel damit beschäftigen. Wenn Sie mit Abhidharma zu tun haben, werden Sie selbst auf jeden Fall in Theravada diese Piti gehört zu Sankara Kanda. Was ist Sankara Kanda? Gestaltung. Ja, Aggregat von Gestaltungen, Wille Gestaltungen. Und im nördlichen Buddhismus, es ist interpretiert als Somanasa. Was heißt Somanasa? Angenehme mentale mentale Empfindung. Dann ein bisschen andere Interpretation, aber die treffen sich sowieso. Jetzt lassen wir das beiseite. Dann, wenn Sie nach siedlichen Buddhismus interpretieren, dann diese Piti gehört zu Sankara, Formation des Geistes. Warum? Weil wir haben erklärt, Gefühl ist Rezeption von dem Objekt. Aber bitte, es fängt nicht, es eine Rezeption, es empfängt nicht das Objekt. Es freut sich an dem Objekt, als ob aus der Ferne. Visuddhimagga wieder gibt sehr guten Beispiel, wenn Sie später sich mit diesen Sachen beschäftigen, werden sie selbst erleben. So wie wenn man einer ist in der Wüste. In der Wüste passiert was? Durst. Jetzt er hat Durst und sein Wasser ist seine Wasserflasche ist leer. Dann was im Herz hat er viele Sorgen. Jetzt plötzlich sieht er in der Ferne ein Oasis mit Dattelbäumen und mit großen Brunnen, wo man Wasser schöpfen kann, wo man baden kann, also kleine See. Dann, wenn er das sieht, was erfährt er? Piti. Dann er läuft hin und dann trinkt das Wasser so viel wie er will, dann geht in Wasser hinein und fühlt diese Kühle von dem Wasser. Das ist dann Sukha. Empfang von dem Objekt mit eigenem Körper. Sukha hat mit Körper zu tun. Also, Piti nach der Erklärung von nördlichem Buddhismus ist angenehme geistige Empfindung. Sukha ist körperliche Empfindung, aber körperliche Empfindung und Geistesfaktoren, die kommen zusammen. Deswegen es ist auch Empfindung, das zieht durch die geistigen Faktoren. Das ist schwer zu verstehen, aber wenn Sie meditieren, Sie werden es verstehen, weil das ist so klar, dieser Zustand von Sukha ist Zustand von, das mit Körper eng verbunden ist, aber es kommt von den geistigen Faktoren. Weil keine Empfindung des Körpers ohne geistigen Faktoren. Das ist ja klar. Und Empfindung des Körpers ist durch die geistigen Faktoren. Ein Yogi, der sehr fortgeschritten ist, er kann Unangenehmes in Angenehmes verwandeln, Angenehme in Unangenehme verwandeln. Wenn der Geist stark ist, er kann einige Sachen machen. So, Verzückung ist Piti, Glückseligkeit ist Sukha. Und Einspitzigkeit des Geistes ist Ekagata oder Samadhi auch. So, was ist die Grundlage für Jhana? Die Grundlage für Jhana ist Einspitzigkeit des Geistes. Was ist die Ursache für erste Jhana? Vitaka Vichara. Und was ist Vergnügen von der ersten Jhana? Vergnügen. Die Vorteil im Sinne von Vergnügen. Man geht in Jhana, damit man Vergnügen hat. Glück, nicht wahr? Pite und Sukha. Dann diese drei Aspekte sollte man verstehen. Erleben. Dann die Ursache ist Vitaka und Vichara. Vitaka und Vichara, wir haben gestern erklärt, Vitaka ist der Favorit von dem König, der dann den Geist zu dem König sozusagen führt. Für Tee-Party. Also, das heißt, warum jetzt kommen diese fünf Faktoren, Ursachen der ersten Jhana erst? Weil sie am deutlichsten sind. Man fängt an mit das, was am deutlichsten ist. Aber in Abhidharma-Büchern, man fängt an mit fünf Skandas. Aber in praktischer Erfahrung, alles fängt mit das, was am deutlichsten ist, und das sind die Geistesfaktoren. Dann, nächste kommt Kontakt. Warum nächste kommt Kontakt? Das sollte man verstehen. Was heißt Kontakt? Im Buddhismus. Berührung von was? Objekt und Objekt. Nein, das ist kein wahres Objekt, kein wahres Subjekt. Berührung von Organ, Bewusstsein und Objekt. Drei Sachen müssen zusammenkommen. Auge, Bewusstsein und Farbe, wenn sie zusammenkommen, das ist dann Berührung. Also die drei, wenn sie zusammenkommen, das ist Berührung. Wenn Berührung da ist, alles kann entstehen. Wenn keine Berührung da ist, nichts kann entstehen. Keine Ayatanas, keine Dhatus, keine Skandas, keine bedingte Entstehung. Nur wenn Berührung da ist, alles entsteht. Das heißt, warum kommt Berührung nach diesen fünf Ursachen von Jhana? Durch Berührung versteht der intelligente Sariputta, der General von Dharma, dass es zusammengesetzt ist. Weil wenn Berührung da ist, diese Auge, hier dann Geistorgan, Konzept und Geistbewusstsein kommen zusammen. Und die Sachen entstehen. Wenn keine Berührung da, keine Sache kann entstehen. Keine Vitaka kann entstehen. Keine Vichara kann entstehen, nicht wahr? So, alles kommt von Berührung. Wenn Sie etwas von Buddhismus verstehen möchten, immer daran denken, warum Buddhismus unterscheidet sich von anderen Religionen. Eben wegen dieser Sache. Erst muss man die Welt verstehen, dann kann man das, was Welt transzendiert, von der Welt hinaus geht, wird man richtig verstehen können. Wenn man nicht die Welt richtig versteht, wird man auch immer was Welt transzendiert, wird man auch missverstehen müssen. Und alles in der Welt fängt an mit Berührung. Und Berührung ist Zusammensetzen, nicht wahr? Zusammensetzen von Organ, Bewusstsein, das diesen Organ als Grundlage braucht. Und das, was durch diese Organ und Bewusstsein wahrgenommen wird. Wenn die nicht zusammenkommen, nichts geschieht. Deswegen nördlicher Buddhismus besonders betont, alle Dinge entstehen durch Ursachen und Bedingungen und sie vergehen auf natürliche Weise. Ganz natürliche Weise. Die Folge davon wäre natürlich, dass Nirvana ein natürlicher Zustand ist. Nur wir sehen es nicht so. Wegen Verblendung. Hauptprinzip von buddhistischer Philosophie, egal welche Philosophie Sie nehmen, ist, dass alles, was wir erfahren können, alles, was wir erkennen können, alles, was wir realisieren können, ist nur in der Welt, ist nur das, was wir berühren können. Was wir nicht berühren können, wir können nicht wissen, wir können nicht sehen, wir können nicht erfahren. Dann, wenn die Berührung da ist, die Welt kommt zusammen. Und was ist die Welt? Was ist die Welt, die wir erfahren? Fünf Aggregate von Existenz. Fünf Kandas. Wenn Berührung da ist, fünf alles erscheint. Wenn Berührung nicht da ist, nichts kann erscheinen. Also, dann zählt er die Kandas. Gefühl, Vedana. Was ist Gefühl? Empfang von dem Objekt. Wie kann Objekt empfangen werden, wenn keine Berührung da ist, Kontakt ist? Wegen Kontakt. Ursache von Empfindung ist Kontakt. Und Ursache für Anhaften ist Empfindung. Und Ursache für Existenz ist Anhaften. Und Existenz und Karma ist ein Prozess, nichts anderes. Durch Existenz kommt Karma. Durch Karma kommt Wiedergeburt. Gefühl, Wahrnehmung, das sind die Aggregate, nicht wahr? Sanya, Wille, Chetana und Geist. Da haben wir Aggregate zusammen. Und wenn Berührung da ist, dann ist klar, dass ein Objekt da muss sein. Also wenn kein Objekt da ist, keine Berührung. Dann die fünf Aggregate sind da. Und das ist die ganze Welt. Es gibt keine Welt außer fünf Aggregate. Wenn man das versteht, dann wird diese Gesetz von bedingten Entstehung wird klar. So, in fünf Aggregaten, alles dreht sich um fünf Aggregaten. In frühere Existenz, Karma, deswegen haben wir jetzt Gefühl. Und indem wir Karma, indem wir Gefühl ist gebunden an Anhaften, dann haben, erzeugen wir wieder Karma. Indem wir wieder Karma erzeugen, werden wir wieder geboren. So, das heißt Samsara. Samsara heißt zusammen, also die fünf Aggregate, laufen. Wir laufen zusammen mit den fünf Aggregaten. Zusammengesetzt, fabriziert. Fabriziert durch was? Durch Nichtwissen und durch Anhaften. Ich habe eine Frage. Beim Kontakt ist ein Gefühl sofort da oder unmittelbar? Da gibt es Meinungsverschiedenheiten im Buddhismus. Normalerweise, die kommen immer zusammen. Zu dem, es kann nicht getrennt sein. Berührung ist Gefühl, ist mit Gefühl verbunden. Gefühl ist mit Berührung verbunden. Die kommen zusammen. Aber es gibt auch andere Meinungen. Aber normalerweise, die meisten Buddhisten denken so. Sautrantika, die haben ein bisschen andere Meinung, dass es ein nach dem anderen gehen kann. Also, man kann genauso sagen, dass Empfindung, Ursache für Empfindung ist Berührung und dass Ursache für Berührung ist Empfindung. Man kann sagen, die sind immer zusammen. Jetzt, wo sind wir? Bei den fünf Kandas. Geist, dann wir haben die fünf Aggregate, also erst hat er erklärt die Ursachen für Jhana, die am deutlichsten sind. Nach Ursachen für Jhana erklärt er die fünf Aggregate, die sind Inhalt von unseren Erfahrungen in der Welt. Andere Erfahrungen gibt es nicht. In der Sprache von Buddhisten, wenn man sieht in der Erfahrung etwas anderes als fünf Aggregate, was sieht er? Haare auf der Schildkröte und Hörner auf dem Kopf von den Hasen und so weiter. Man sieht nicht existierende Sachen. Dann nach dem Geist kommt Eifer. Eifer ist Virya. Anstrengung. Und Virya eben ist das, was den Geist unterstützt. Wenn der Geist nicht unterstützt ist von Virya, dann ersenkt natürlich. Wenn Sie jetzt bei der Meditation der Geist senkt, was heißt das? Er hat nicht Virya. Und hier war eine Frage, wie entwickelt man Vitaka eben, wenn man das Objekt untersucht, dann der Geist kann nicht senken. Der Geist senkt nur, wenn man nicht das Objekt untersucht. Das muss klar sein. Deswegen diese Virya ist so wie Säule von einem Haus. Wenn Säule von einem Haus stürzt, das Haus stürzt auf. Genauso, wenn der Geist hat nicht Energie, stürzt er. Was heißt stürzt er? Senkt er. Das alles ist sehr logisch. Und indem man in diesem Zustand von Jhana bleibt, man braucht unbedingt Virya. Ohne Virya kommt man nicht weiter. Man muss dann Eifer, Entschluss. Entschluss heißt, muss Adimoksha, Adimokha. Adimokha ist, heißt Entschluss des Geistes. Wenn man erst den Pfad übt, dann diese Pfad ist definiert durch Entschluss und die alle Übungen, die man braucht für Realisierung, erst mit Entschluss bis zur Realisierung. Und auch sagen Entschlossenheit. Adimoksha heißt Entschluss des Geistes, Entschlossenheit. Es gibt keine bessere Übersetzung. Das heißt, dass man im Buddhismus, besonders im nördlichen Buddhismus, gibt es zwei in vielen Kategorien von Manasikara in Geiste machen. Wichtigste ist Ayoniso Manasikara, das heißt Aufmerksamkeit, das auf Realität basiert ist, und Aufmerksamkeit, das nicht auf Realität basiert ist. Aufmerksamkeit, das Realität basiert ist welche Aufmerksamkeit? Ohne Vipalasa. Was ist Vipalasa? Durchdrehung des Geistes. Sehen das, was vergänglich ist, als unvergänglich. Das, was mit Dukkha verbunden ist, als Sukha. Das, was nicht ich ist, als ich. Und das, was unrein ist, als rein. Das heißt, diese Ayoniso Manasikara, die in Geiste machen, nicht nach dem Sinne der Realität. Was heißt in Geiste machen nach Sinne, im Sinne von Realität? Das ist Rupa oder das ist Nama. Rupa ist vergänglich, Nama ist vergänglich, Nama und Rupa ist, weil es vergänglich ist, kann nicht Zufriedenheit, volle Zufriedenheit bringen. Indem es nicht volle Zufriedenheit bringen kann, kann es nicht ich sein und kann es nicht mir gehören. Und indem es mit Leiden verbunden ist, muss es unrein sein, nicht rein. Das ist dann Yoniso Manasikara. Alle gesunde Zustände des Geistes, alle heilsame gesunde Zustände des Geistes sind durch Yoniso Manasikara. Alle unheilsame Zustände des Geistes sind Ayoniso Manasikara. Das bin ich, Rupa und Nama bin ich. Das ist beständig, nicht vergänglich. Das ist Glückseligkeit, nicht mit Leiden verbunden. Das bin ich und das gehört mir. Dann kommen alle unheilsame, ungesunde Zustände des Geistes. Das ist Grundlage für ganze Studium von Buddhismus, diese Unterscheidung von Yoniso Manasikara und Ayoniso Manasikara. Dann gibt es andere Tattva Manasikara und Adimokshiki Manasikara. Wenn man meditiert, braucht man zu meistern diese zwei in Geiste machen. Wenn man nicht sie gemeistert hat, man ist nicht Meister der Meditation. Und was ist Adimokshiki Manasikara? Man macht diese Objekt im Geiste durch Entschluss in dem Sinne, dass er meditiert durch Entschluss. Zum Beispiel in Metta. Ich entscheide, ich sehe alle Wesen im Zustand von Glückseligkeit. Ich sehe alle Wesen im Zustand von Glückseligkeit, weil ich so entschieden habe. Nicht wahr? Das ist dann Aufmerksamkeit im Sinne von Entschluss. Dann gibt es Tattva Manasikara. Was heißt Tattva? Wesen. Wahrheit, Realität. Tattva Manasikara ist so die Theravada Lehre in Vipassana. Das ist Rupa, das ist Wahrnehmung, das hat solche Eigenschaften, diese Eigenschaften. Wann immer Wahrnehmung da ist, ist diese Eigenschaft keine andere Eigenschaft. Egal welche Wahrnehmung, Wahrnehmung kann nur sein, Zeichen von dem Objekt zu nehmen. Wenn Empfindung immer dasselbe. Wenn Empfindung da ist, nur Empfang von dem Objekt, es gibt keine andere Empfindung. Das ist dann Aufmerksamkeit im Sinne von Tattva Manasikara. Je nach dem Zustand der Dinge. Dieser Empfang von dem Objekt entsteht wegen Berührung und vergeht, wenn Berührung weggeht. Das ist Tattva Manasikara. Und Wesen von Empfindung ist Empfang von dem Objekt. Egal, ob es angenehme, unangenehme Objekt, wenn Vedana da ist, immer dasselbe, nur Berührung. Deswegen, diese Vedana ist wahre Objekt der Wahrnehmung. Und wenn ich mich daran richte, nach diesem wahren Inhalt von meiner Erfahrung, dann habe ich Tattva Manasikara. Ich habe nicht entschlossen, es muss Vedana sein. Nicht wahr? Ich sehe, wie es ist. Das ist Tattva Manasikara. In Vipassana muss man mit Tattva Manasikara arbeiten. Aber in Shamatha meisten braucht man Adimokshiki Manasikara. Man muss entscheiden. Und der Geist richtet sich nach der Entscheidung. So, dann machen wir hier Ende, sonst wird es zu viel. Und dann der Geist wird Durchfall haben. Wenn er Durchfall hat, dann wird man müde. Aber diese Sachen, wenn sie sich mit Buddhismus etwas beschäftigen möchten, das sind sehr, sehr wichtige Sachen, die man eigentlich absorbieren sollte, und die sind sehr nützlich für Meditation, wenn man das versteht. Dann gibt es irgendwelche Fragen über das, was wir nehmen wir auf. Hier gab es eine Frage, die sehr besonders passt. Was kann man tun, um Vitaka zu aktivieren und zu stärken? Na, jetzt, nach dem, was wir gelernt haben, sollte es sehr klar sein. Man muss Virya Energie hineinbringen, den Geist unterstützen. Energie und Vitaka, die kommen zusammen. Und man muss noch was dazu bringen. Entschluss. Deswegen diese Sachen hier kommen. Wenn man entschlossen ist, was heißt Vitaka? Vitaka heißt die Untersuchung von dem Objekt. Grobe Untersuchung von dem Objekt. Vichara ist feine Untersuchung von dem Objekt. Und indem Vitaka, Rasa, Funktion von Vitaka wird definiert in Visuddhimagga als Ahanana Pahanana, ist Zuschlagen des Geistes an das Objekt. Wenn Sie mit dem Geist schlagen an das Objekt, Sie können nicht schlafen. Nicht möglich. Nicht möglich. Wenn man nicht schlagt, dann wird man wohl schläfrig. Aber wenn man schlagt, nicht möglich, dass man schläfrig wird. Und um zu schlagen, braucht man was? Energie und Entschluss, nicht wahr? Und noch Chanda dazu. Die kommt nächste. Was ist Chanda? Wille. Katu Kamyata. Katu Kamyata heißt, ja, man kann übersetzen als Wille, Wille etwas zu machen. Katu heißt zu machen. Kamyata heißt eigentlich Bedürfnis. Bedürfnis zu machen. Wenn diese da sind, dann Vitaka wird sehr stark. Wenn sie nicht da sind, dann Vitaka wird schwach und man wird auf der Meditation ist so wie Balance von der Wiege. Waage. Einen Teller steht Kinamida, auf anderem Teller steht Aufgeregtheit und die balancieren sich. Wenn einer geht, dann bald kommt wieder. Und so ist Samsara von den Meditierenden. Entweder Schwung nach oben, das ist Aufgeregtheit, oder Schwung nach unten, das ist dann diese Trägheit und Müdigkeit. Aufgeregtheit, warum? Weil zu viel Energie, weil zu viel mit Wille arbeiten, zu viel mit diese Glaube, das nicht balanciert mit Samadhi ist und so weiter, dann geht es nach oben. Wenn man mit Atmen arbeitet, dann wenn Atmen wird zu schnell, wenn man atmet zu schnell, das ist Anstrengung ist zu viel. Wenn man atmet zu langsam, das ist auch nicht gut. Muss man mittlere Weg finden. Wenn man zu viel Anstrengung in die Meditation hineinbringt, in Betrachtung von Einatmen, Ausatmen, was passiert? Man wird müde. Und wenn erschöpft, Dann verschiedene Krankheiten können entstehen, indem man mit Wille diese Atemzüge forcieren möchte. Hm? Aber Wille auch kann man nicht völlig wegmachen. Man braucht Wille. Aber Wille, die zusammen mit Verständnis verbunden ist. Und das kommt nur mit der Zeit, wenn man viel geübt hat. Die Voraussetzung für Samadhi ist, dass die Anstrengung ist nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Mittlerer Weg. Und das kann nur passieren, wenn welcher Faktor von Meditation zur Reife gekommen ist. Gleichmut. Das auch, aber besonders Wissensklarheit. Gleichmut natürlich ist auch dabei. Okay, wir machen Pause lieber, sonst reden wir zu viel. Denken Sie daran, wenn Wissensklarheit zum Ausdruck, klar zum Ausdruck kommt, die Anstrengung des Geistes wird egal. Dann der Geist rutscht in Samadhi von sich selbst sozusagen. Und warum die Wissensklarheit wird klar zum Ausdruck kommen können? Das wissen wir schon. Weil Achtsamkeit zur Reife gekommen ist. Das ist ja klar. Also Achtsamkeit ist die Bedingung für Wissensklarheit. Wissensklarheit ist Bedingung für gleichmäßige Anwendung von Energie. Und gleichmäßige Anwendung von Energie ist die Hauptbedingung für Einspitzigkeit des Geistes. Und Einspitzigkeit des Geistes ist die Bedingung für Samadhi. Wenn die, so ist die Reihe. Okay. Und wie man diese Wissensklarheit dann irgendwie noch entwickelt, ist es dann die Achtsamkeit. Wenn Achtsamkeit sehr wirksam ist, man verlässt nicht das Meditationsobjekt. Dann Wissensklarheit kommt klar zum Ausdruck. Und durch Wissensklarheit wird der Geist gereinigt. Mittels Sati. Okay, machen wir Pause, sonst reden wir bis morgen.